Meine Damen und Herren, Sie hören die Lästerschwestern. Von und mit Robin Blase und David Hein. Ja, herzlich willkommen zur dritten Folge von Lästerschwestern. Wieder mit Robin Blase und David Hein. Ja, und wir wollen direkt jetzt am Anfang einen Fehler korrigieren von der letzten Folge. Und zwar, David hat letztes Mal gesagt, dass Kelly ja nur für den WWF Werbung machen würde, weil sie bezahlt wird. Genau. Und unser aufmerksamer Hörer, der Changeman, den ihr vielleicht auch mal besuchen könntet auf seinem YouTube-Kanal, der hatte mir eine Sprachnachricht geschickt und meinte so, nee, das stimmt nicht ganz. Der war nämlich mit Kelly und mit Unge und Jody Calussi war der da. Und er meinte, wurde zwar bezahlt, also die haben die Unterkunft bekommen und haben die Reise bezahlt bekommen. Das wird bei Journalisten aber auch gemacht. Naja, sondern es gibt da diesen Streit seit Jahren, wo man sich immer wieder die Frage stellen muss, ist das dann nicht dann auch schon irgendwie Bezahlung? Ist das dann gerade bei Journalisten, ist das nicht auch eine Einflussnahme? Aber das Thema will man nicht aufmachen. Deswegen dachte ich, das rücke ich mal zurecht. Da haben wir der Kelly Unrecht getan. Um es auch nochmal wiederholt zu haben, ging ja gar nicht nur um Kelly, ging eher darum so, dass YouTuber mehr sagen sollen, genau, was los ist und wie sie zu Themen stehen. Diese Woche gab es übrigens YouTuber, die auch was gesagt haben, die sich sogar öffentlich gestritten haben. Mhm. Deswegen haben wir heute wahrscheinlich mal eine Lästerschwester-Folge, die tatsächlich die Prämisse zum ersten Mal gelästert wird. Dass wirklich auch gelästert wird, das stellen wir aber hinten an, weil wir haben erst noch ein anderes Thema. Genau, ist auch ein Update. Genau, auch ein Update zu letzter Woche. Ja, und zwar haben wir letzte Woche genau darüber geredet beim Thema MeToo, nämlich dass da so ein bisschen dann auch immer dieses Thema mitschwingt, dass ja diese ganzen ernsten Anschuldigungen vielleicht ein bisschen verwässert werden. Wir hatten ja sogar noch auf Twitter, ich würde es gar nicht Debatte nennen, aber da war eine junge Dame, glaube ich, die uns geschrieben hatte, was maßt ihr euch an, entscheiden zu wollen, was wir Frauen anstößig finden und was nicht. Ne? Und das war so, da sagte ich darauf so einerseits, Moment, wir haben gar nichts entschieden. Ja. Und du hattest darauf geschrieben, dass wir das ja auch irgendwo gesagt haben, dass wir da in so einer schwierigen Situation sind als weiße Heteromänner. Ich bin auch der Meinung, also wir können das nicht einschätzen. Es gibt jetzt aber tatsächlich einen Fall, wo ein Artikel und die Journalistin, die den geschrieben hat, und auch die Frau, die quasi die Story dafür geliefert hat, jetzt sehr stark kritisiert werden. Und zwar geht es um Aziz Ansari, den Comedian. Der ist nämlich jetzt auch quasi Teil dieser MeToo-Bewegung geworden, also Teil auf der anderen Seite. Nämlich, es gibt einen Vorwurf, dass er mit einer Frau eben nicht so umgegangen sein soll, wie man das tun sollte. Aber hier geht es tatsächlich nicht um Vergewaltigung oder hat am Telefon masturbiert und so weiter, also diese ganzen Fälle, die ja diese Bewegung losgetreten haben, sondern es geht eigentlich darum, wenn man es jetzt schon spoilert und zusammenfasst, da ist eine Frau, die hatte ein schlechtes Date. Ja. Ist nicht so gelaufen, wie es hätte laufen sollen. Er ist einfach, ich meine, wenn man ihn mal gesehen hat in seinen Sendungen und in seinen Stand-Ups, der ist auch einfach ein bisschen awkward, so als Typ. Mhm. Und genauso ist er auch anscheinend in seinem Dating-Life und stellt sich raus, ja, ist halt nicht so besonders gut im Bett und ist vielleicht auch ein bisschen seltsam. Und das fand sie unglaublich schrecklich. Und deswegen musste sofort ein Artikel her, der sagt, ja, ich habe gelitten unter dem, weil ich hatte ein schlechtes Date. Also um es mal genauer zu sagen, sie hat mit einer Bloggerin zusammen, hat sich an die gewandt und hat da dann ihr, im Englischen sagt man Ordeal, ganz haarklein aufgefrenzelt. Ich fand es sogar interessant, dass sie das getan hat, weil sie sich damit ja im Grunde selbst überführt. Da hat sie in einem langen Blog-Eintrag halt beschrieben, wie sie bei einer öffentlichen Veranstaltung auf den Aziz Ansari zugegangen ist. Er dann erstmal gar kein Interesse hatte, sie dann irgendwie ein bisschen mit Nachdruck versucht hat, so sein Interesse zu erwecken. Dann hat er dann aber gemerkt, so, oh, aha, okay. Und dann hat er sie auf ein Date später gefragt. Sie haben Nummern ausgetauscht. Auf dieses Date sind sie auch gegangen. Und auf diesem Date hat er dann relativ schnell auch bezahlt. Und sie ist dann mit. Was ich noch viel lustiger fand, er hat nicht mal gefragt, welchen Wein sie trinken wollte. Er hat einfach Weißwein bestellt. Nee, ging es nicht darum, dass sie noch Wein drin hatte und dass sie dann. Sie sind schon los, aber sie hatte ihren Wein noch nicht ausgetrunken. Das war, glaube ich, das Problem in dem Artikel. Ohne sich darüber lustig machen zu wollen, ne? Aber so die Dramatik, die sie versucht, in die einzelnen Situationen zu geben, die ist nicht so ganz nachvollziehbar. Und dann geht sie mit, geht auch mit ihm nach Hause und geht mit ihm hoch. Er hat dann auch relativ schnell keine Lust, großartige Gespräche zu führen und kommt zur Sache, zieht sich aus. Ne? Und das ist so dieser Punkt, wo man sagen kann, und das kam jetzt von mehreren auf, Erstmal Signale. Ja, ja. Sie geht mit hoch, also ein Date, sie sind auf einem Date, ist erstmal sie eine Sache. Sie hat ihn erstmal angesprochen. Genau. Dass er sofort zur Sache kommt, genauso wie auch dieses sofort nach Hause zu gehen, ist wahnsinnig plump. Das muss man ganz klar sagen. Also wie du schon selber sagst, der ist halt offensichtlich einer, der nicht so firm darin ist. Oder manchmal ist es auch so, dass man so eine Ignoranz entwickelt, wo man denkt, so sein Weg, das ist der Weg, wie man daten sollte. Und am Ende war es dann eben so, dass sie nach diesem ganzen Ordeal, nach diesem Abend dann diesen Blog-Eintrag verfasst hatte, weil sie dann auch ihm eine SMS schickte mit den Worten, ich habe jetzt auf dem Weg nach Hause geweint und ich schicke dir das, um dir zu sagen, so geht man nicht mit anderen um, ich möchte andere Frauen dafür schützen, dass du ihn auch mit ihnen so umgehen sollst. Und was halt passierte war, dass er relativ zudringlich wurde, sie sagte dann, hey, chill mal. Auch das ist jetzt nicht so, dass man sagen würde, auch wenn ich jetzt in einer Situation gewesen wäre, habe ich nämlich auch schon gehört, dass ich ein bisschen zu forsch wurde und dass man mir sagte, warte mal ein bisschen ab, sondern sie hat ja offensichtlich mitgemacht, sagte sie dann auch. Er hat dann sie oral befriedigt, da hat sie auch noch nicht gesagt, so jetzt machen wir mal irgendwie einen Strich unter die Sache. Erst als er dann so ein paar Moves gemacht hat, wie zum Beispiel seine Finger in ihren Mund zu stecken in so einer V-Bewegung, das war ihr dann wohl offensichtlich zu viel. Das ist aber krass, also man merkt es gerade, mir wird es gerade wirklich so ein bisschen unangenehm, so wie detailreich dieser Bericht ist. Was machst du da, Mädel? Warum? Also was ist denn, also was willst du denn damit machen? Was willst du damit bewirken? Genau, und dann, als sie wohl klar Nein sagte, hat er aufgehört. Und dann ist sie nach Hause gefahren und dann hat sie ihm das geschickt. Und aber das ist halt so das Ding sozusagen, also er hat in dem Moment, wo sie Nein gesagt hat, hat er aufgehört. Er hat sich, glaube ich, auch danach bei ihr entschuldigt, nachdem sie ihm das geschrieben hat. Ja, genau. Er hat ihr geschrieben, dass er ihre Signale offensichtlich missverstanden hatte. Und das Ding ist, es ist scheiße, dass das passiert. Klar, es wäre schön, wenn wir alle telepathisch, so wie hier in Was Frauen wollen oder sowas, alle das wissen. Das schrieb, glaube ich, dann auch. Ne? Also das Witzige war, das schrieb dann auch der New Yorker unter anderem. Sogar die Autorin, die den ursprünglichen Weinstein-Artikel geschrieben hatte, hatte dann einen verfasst, wo das war nämlich das Witzige, dass nämlich eben nicht die MeToo-Bewegung sich auf ihn gestürzt hat, sondern größtenteils sogar hinter ihn. Ja. Weil sie sagten, in dem Int-Artikel sagt die Autorin, der größte Fehler, den er begangen hat, ist, dass er nicht Gedanken lesen kann. Ne? Dass er ihre Gedanken, weil sie ihre Gedanken nicht formuliert hat. A, gab es diese Verschiebung des Machtverhältnisses nicht. Das ist ja zum Beispiel bei Harvey Weinstein. Was man auch dazu sagen soll, der Typ ist halt irgendwie 1,50 groß. Ne? Ja. Also ist jetzt auch niemand, der einen so wirklich körperlich so als Mann groß was er ja auch nicht versucht hat. Ne? Er war ein bisschen stürmisch, aber wow, davon gibt es so viele. Ne, es war eben dieses Machwerden und es gab kein klares Nein. Als es das aber gab, war halt Schluss. Ja. Ne? Und ich hatte woanders auch noch gelesen, ich glaube, das war irgendwie die Variety, die meinte, dass man das auch in Zeiten von MeToo und so wichtig dieser Dialog ist, muss man verstehen oder den Unterschied lernen und auch vielen Frauen möglicherweise auch beibringen, was der Unterschied ist zwischen sexuellen Übergriffen und schlechtem Sex. Und das war hier offensichtlich so eine Verbindung aus, sie hat sich nicht geäußert, so, also was glaube ich mehr passieren muss, ist, dass Frauen mutiger werden, früher Nein zu sagen. Also ich habe einen Artikel gelesen, ich habe die genaue Zahl jetzt nicht im Kopf, wo drin stand, dass bei Millennials, also meine Generation hier, oder vielleicht noch ein bisschen jünger sogar, dass da also unter 50%, aber auch mehr als 20% der Frauen es als Belästigung ansehen, wenn ein Mann ihnen anbietet, ihnen einen Drink zu kaufen. Das ist ja genau das, was ich neulich sagte. Das ist das, was wo ich sagte, das ist da muss so ein Bild gerade zurechtgerückt werden. Denn wenn man das dann irgendwie, ich will gar nicht mal sagen missbraucht, aber wenn man das so falsch versteht, so, dann ist das ja ist das eine schwierige Message. Ich will mich da auch als Mann gar nicht darüber erheben oder erhöhen, aber es kann auf gar keinen Fall sein, dass man dass man so eine Debatte nutzt, um zu sagen, so, ey, der hat mich angefasst, der hat mich angesprochen, der hat mich angeguckt oder das ist halt direkt Belästigung. Ne? Wenn du eine besonders schöne Frau bist, dann ist das eine Qual, das weiß ich. Ich sehe das, ich habe das in meinem Freundeskreis, ich sehe das auch in Clubs immer wieder und ich denke mir immer wieder, das hatte ich ja letzte Woche schon gesagt, was ist mit einigen Kerlen einfach nur los? Ne? Und so viele begreifen selbst nach mehreren Neins einfach nicht, was Phase ist. Nun muss man aber auch sagen, dass so eine Stadt wie Berlin was hier gevögelt wird, was hier gefickt wird, das ist so ein Sodom und Gomorra. Es ist Wahnsinn. Ne? Erst gestern Abend, eine Freundin von mir erzählte mir, sie hat ein Tinder-Date. Hat sich mit dem Typen um 20 Uhr getroffen und um 10 hatten sie schon Sex. Ja, da haben sie das, die hat ihn direkt zu sich nach Hause eingeladen, ne? Ein Glas Wein, boom. Ne? Und dann denke ich, ja, also das, gerade in Zeiten von Tinder, wo gar nicht mehr groß rumgeeiert wird, ist das schnell mal passiert. Das ist lustig, ne? wie das so völlig unterschiedlich ist. Auf der einen Seite hast du dieses heutzutage so Instant Gratification-Ding, dass du halt sofort jemanden triffst, sofort ins Bett gehst. Und auf der anderen Seite hast du dieses Ding, ja, aber Männer dürfen mich nicht ansprechen, dürfen mir keinen Drink kaufen. Und aber auch umgekehrt. Also ich zum Beispiel, ich bin sehr, sehr glücklich, dass ich in einer tollen Beziehung bin und ein Kind habe, weil ich jemand bin, der nie auf Frauen zugegangen ist in meinem ganzen Leben. Und einmal hat es geklappt, jetzt bin ich Vater. Also. Ja, sehr gut. Ich habe es ja letztes Mal schon erzählt, auch ich hatte ja mehrere Situationen, wo ich Signale irgendwie auch missverstanden habe. Und das ist so. Das ist manchmal nicht einfach, ne? Und das ist, wie dann auch in diesem Artikel steht, so Gedanken lesen, ist nicht ganz so einfach. Wie gesagt, manchmal ist es eben wichtiger, dass man eine frühe Nein sagt, dass da klar wird. Aber ich finde, trotzdem hat man das Recht und das auch nur vielleicht noch an die Kommentatöse vom letzten Mal. Darf ich Kommentatöse eigentlich schon noch sagen? Ja, das ist schon, da reden wir Hashtag MeToo hier. Okay, alles klar. Die Kommentatorin, ist das richtig? Ja. Auch an die so eine, also ich finde, so ein Diskurs ist immer wichtig. Das hatten wir auch letztes Mal gesagt. So, deswegen, bitte lass uns. Ja. Lass uns doch mal machen. Ja, also danke für deinen Kommentar. Aber und lass er war uns. Falsch. Lass uns. Wir sind die Lästerschwestern und das können wir gut. Ja. Ich würde sagen, wir belassen es dem Thema und kommen jetzt dazu, zu dem, glaube ich, ganz viele sich gefreut haben, dass wir endlich mal lästern. Wir haben letzte Woche einen großen Krieg auf YouTube miterlebt. Krieg. Du hast ihn, glaube ich, gar nicht. Ich habe ihn nicht mitbekommen. Du hast mitbekommen, dass es einen gab, aber du hast dich extra nicht informiert, damit wir mal so Rollen vertauscht machen. Ich habe nämlich alles, ich habe das wieder aufgesogen. KuchenTV hat sich an Tanzverbot vergriffen und der arme Tanzverbot, der hat dann jetzt auch, ich glaube, gestern zurückgeschlagen mit einem eigenen Video, jetzt nicht direkt gegen KuchenTV, sondern mal gegen alle Hater. Und das fand ich tatsächlich ein sehr spannendes Ding, weil auf der einen Seite die kontroverse Figur KuchenTV, auf der andere Tanzverbot, der ja auch nicht von Kritik frei ist. Deswegen dachte ich mal, machen wir das Thema hier mal auf. Ich erkläre dir erstmal, was passiert ist. Du hast Tanzverbot, der ist ja bekannt geworden mit Ansage an. Ja, ja. Das ist so sein Ding gewesen. Er hatte auf der einen Seite war so super freakig vor der Kamera, weil er manchmal so, ne, dann hat er auf einmal einen Wutanfall bekommen. Aber was ihn halt groß gemacht hat, war einfach, dass das so ein bisschen diese Moneyboy-Bewegung. Ganz viele Leute sind auf ihn eingesprungen. Der hat ja am Anfang nur Dislikes gehabt, eine Hatewelle wahnsinnig. Und dann haben dann auch Leute wie Montana Black den Fehler gemacht, sich provozieren zu lassen von so Ansagen, weil sich Tanzverbot jeden vorgekämpft hat. LeFloid hat zum Beispiel auch eine bekommen. Bei Loot für die Welt hat er es ja auch versucht, sozusagen aus dem Ding dann wieder ein Drama zu spinnen, wo genau, es dann da kann, umgeht. Das kannst du ja gleich mal erzählen, was da genau vorgefallen ist. Und da hat er klare Aussagen getroffen, wie zum Beispiel, erinnere mich an eine Sache, da hat er gesagt, ich gehe nicht ins Fernsehen, Zirkus Halligalli wollte ihn zum Beispiel mal einladen, ihr könnt mich mal Fernsehen, scheiß ich drauf, so, das ist alles so Mainstream. Oder an Mr. Trashback, ey, Mr. Trashback, ja, in deine Sendung würde ich niemals kommen, ja. TuneTV, wir haben gesagt, er will 10.000 Euro haben oder so, hat er getweetet, glaube ich. Echt, ja? Ja. gut, es kann in dem Fall ja von ihm auch Spaß gewesen sein. Das kann man nicht, die Grenze ist ja, glaube ich, schwer zu auszumachen. Es gibt ja auch so eine kleine Gruppierung, die der Meinung ist, er ist tatsächlich eine Kunstfigur. Also diesen Song, den er neulich gemacht hat, wo auch immer wieder diese Cuts sind, wo er mit dem Regisseur redet, das war schon so gut, dass ich wirklich auch kurz dachte so, also entweder hat er eine krasse Awareness für was für ein seltsamer Typ er ist, oder das ist halt doch in Teilen oder vielleicht sogar ganz eine Rolle. Also ich finde den ja tatsächlich, das ist ja das Abstruse, ich fand den immer insofern gar nicht schlecht, weil ich finde, das ist ein sehr kluger Kopf. Also wenn du mal darauf achtest, wie er sich artikuliert, und ich bin eigentlich ein Fan von guter Artikulation, der benutzt Schachtelsätze, der benutzt Fremdwörter auch in einem richtigen Kontext und solche Sachen. Ne? Also das ist, du hast so viele Leute, die gerade auf YouTube keine drei Sätze rausbekommen. Ich hatte jetzt dieses Video, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, Miguel Pablo ist ja zurück und hat angekündigt, ich habe mich verändert, und gleich im nächsten Video macht er denselben Bullshit-Beat. wie vorher, so ein bisschen Ape Crime TV. Und das, was da aus dem rauskommt, ja, und auch was man so in YouTube-Kommentaren manchmal für Satzkreationen liest, da ist es ist so ähnlich wie bei Kuchen-TV ja auch, der ja auch ein schlauer Kopf zu sein scheint. Der ist, ne, die sind beide besonnen, die sind reflektiert. Bei Kuchen-TV weiß ich nicht, wie reflektiert er ist. Das kann ich nicht sagen, aber der, ich glaube, es ist Teil seiner Persona auch, oder beziehungsweise auch so dieses Ausschlagreflexes, dann in dem Fall Kritik nicht zulassen zu können oder zumindest nicht an sich heranzulassen im öffentlichen Maße. Und das ist dann halt so, dieses Video Gegentanzverbot ist auch wieder so ein 15-Minuten-Bollwerk, glaube ich. Also es war relativ lang, wo er mit einem anderen, mit Teilzeitrektor zusammenarbeitet. Und da ist ganz viel Zeug dabei, was so typisch für Kuchen-TV-Videos häufig ist. So dieses, erstmal greift er dem Ganzen voraus, ja, ihr werdet mich ja eh haten, aber überlegt mal, es ist ja so und so. Und erstmal Verteidigungshaltung und dann auch ganz viel, du hast gesagt, ich bin Neider, aber das bin ich gar nicht, weil. Und das ist so ein bisschen wirklich. Das ist halt das, was ich meine. Der wirkt halt die ganze Zeit so ein bisschen so wie Donald Trump, finde ich. So dieses Ultranarzistische, ist halt so dieses. Irgendjemand hat was gegen mich gesagt, aber ich bin doch der Beste und Klügste und hochbegabt und außerdem und so. Das ist also irgendwie so. Oh. Es ist ein bisschen absurd, dass gerade ich derjenige bin, der ihn verteidigen will. Also es geht gar nicht. Es gibt so ein paar Sachen, die ich bei ihm. Ich bin damals kein Fan von der Case-Freak-Sache gewesen und ein paar Sachen sind auch weit drüber gewesen. Ja, die Adresse von Katja Krasavitsch da irgendwie. Das so, habe ich immer sogar persönlich gesagt auf dem Webvideopreis damals und ich finde auch so dieses Beef-Suchen, es ging eine Zeit lang zu weit, mittlerweile macht er, aber ich finde so seine Videos, die er macht, auch über Themen, die manchmal so politische Themen zum Beispiel sind. Ja, was mir bei ihm halt immer so eine Sorge macht, ist, dass er halt sich gerne zu Aussagen hinreißen lässt, zum Beispiel eben zu Kommentaren, die man auch wirklich als rechtsextrem machen kann. Und das dann aber immer sagt, sozusagen, ja, ich meine das ja nicht so, dass ich provozieren nur. Das mag auch so sein, aber, und da bin ich ja mit ihm aneinander geraten, weil ich mich in einem Video darüber lustig gemacht habe. Er hat so ein Video released, wo er quasi drüber geredet hat. Also erstmal ist er irgendwie aus seiner Ausbildung da rausgeflogen als Kindergärtner oder als Kinderbetreuer und hat dann in einem anderen Video mal erzählt, dass er nach dieser Kinderbetreuung eigentlich Grundschullehrer werden wollte und dass sie ihm quasi damals diesen Traum so ein bisschen kaputt gemacht haben, indem sie ihn rausgeschmissen haben. Er hat dann ein Studium gemacht zum Grundschullehrer und so weiter. Und ich habe das in dem Video auch ein bisschen falsch ausgedrückt, aber auf jeden Fall war mein Argument halt, er hat halt wirklich so ein 10-Minuten-Video gemacht, wo er rumheult, dass er nicht versteht, warum irgendein Kindergärtner es nicht so cool fand. Und das ist auch so ein Argument, da kriegt er heute noch Kommentare zu, wo Leute sagen, ja, das ist doch seine private Entscheidung, ob er in Videos den Holocaust leugnen will oder was auch immer. Das ist doch den Grundschülern oder den Kindergartenkindern egal. Und dann meine ich so, ja, das Ding ist aber, wenn jemand quasi so provozieren will in einem anderen Kontext und Kinder das sehen oder große Geschwister das sehen, was auch immer, das wird doch immer irgendwann auf ihn zurückfallen. Und dass er nicht versteht, dass das eventuell ein Problem ist und dann rumheulen muss vor seiner Community, wie gemein das ist, dass er kein Kindergärtner oder Grundschullehrer werden durfte, nachdem er solche Videos gemacht hat, finde ich halt immer so unreflektiert. Ich meine, also, die Frage ist halt, es ist vielleicht nicht, also eventuell darf es gar nicht auf ihn zurückfallen, aber. Doch, das darf es. Also darfst du trotzdem verstehen, warum. Also das ist ja dasselbe Argument, wie zu sagen, Kevin Spacey hat in seinem Privatleben das und das gemacht, warum wird er aus dem Film rausgelöscht? Stimmt, ne? Das ist ein gutes Argument. Das sind so Sachen, Tom Cruise und so, Will Smith bekommen ja immer wieder die Sache mit Scientology an den Kopf geworfen. Ganz groß ist gerade der Disput ja bei Johnny Depp, wo es einfach nur die Anschuldigungen seiner Ex-Frau gab, er wäre körperlich übergriffig geworden. Und jetzt die Fans von dem neuen Potter-Film, diesem Barbara of Grindelwald, also der zweite Teil von Magische Tierwesen oder wie das heißt. Ja. Ich bin leider gar nicht drin in dem Ding. Da soll er ja wirklich, da musste J.K. Rowling eingreifen, um zu sagen, so, ey, wir haben den zu Recht und mutwillig gecastet, weil wir ihn gut finden. Die sind mit dem auch befreundet und offensichtlich stellen sie sich hinter ihnen, obwohl es diese Anschuldigung gibt. Weil ist das wirklich wegen den Anschuldigungen? Weil ich bin ja tatsächlich ein großer Harry-Potter-Film und ich finde Johnny Depp einfach scheiße in der Rolle. Ich finde, Colin Farrell hat das viel besser gemacht. Ich finde sehr tragisch, dass da weil Johnny Depp ist halt immer Johnny Depp, der kann da nicht belies dich mal. Also ja, ich hab mich informiert. Ganz anderes Thema. Genau, aber es ist ja ein ähnliches Thema, ne? Ja. Wenn man sagt, so, dass man wird davon frei. Wir hatten jetzt vorhin auch noch überlegt, über Kingdom Come Deliverance sprechen. Da gibt es gerade ein ähnliches Thema, wo auch der Chefautor Dinge sagt öffentlich, die man so nennt, ist ein Gamergater, Lead Designer, ja, ist ein Gamergater und ne, da muss man sich fragen, er trägt irgendwie T-Shirts von rechtsextremen Neonazi-Bands und so. Ja, man muss sich fragen, wie viel dieses Weltbildes, was er hat, ist denn in einem Spiel gelandet, weil da zum Beispiel auch keine andersfarbigen Rassen drin sind. Kommen wir später noch dazu, wenn nicht, habt ihr das jetzt wenigstens mal gehört. Ich kann da empfehlen, den Artikel, den ich auf Twitter die Tage verlinkt hatte, mal rauszusuchen. Das finde ich als Metathema eine ganz spannende Frage. Wie sehr bist du als Person in allen Lebensbereichen für dein Verhalten in anderen Lebensbereichen verantwortlich? Und wie sehr darf das auf dich zurückfallen, wenn du in einem anderen Bereich dich halt irgendwie komisch oder anders gerade oder scheiße verhältst? Wenn du eine Zielgruppe hast, ne? Ja. KuchenTV hat 600.000 Abonnenten. Wenn ich dann zum Spaß oder nicht zum Spaß sage, Holocaust. Ne, also ich hatte ja, bin mit Max, Hand of Blood, bin ich ja mit ihm an anderer Stelle, ich bin zwar mit Kuchen nie aneinander geraten, weil ich da dieses Twitter-Ding nicht mitgemacht habe, aber wir hatten in dem Video über Hasskommentarkultur, hatten wir diese Sache aufgegriffen, wo sie einen Mädel irgendwie als fett bezeichnet haben. Ja, das war auch so ein weiteres Ding. Oh Gott, also da könnte ich jetzt Stunden drüber lästern. Also der ist dann jemand, der sucht das auch und nimmt dann so ein 14-jähriges Mädchen und nennt das einfach so ohne Kontext fett. Und dann, das Ding ist aber, seine Zuschauer die argumentieren dann auch immer wieder so, ja, aber sie ist doch auch wirklich fett. Es ist eine medizinische Situation. Man darf sie doch dann fett nennen, weil sie fett ist. Vielleicht hilft das dir ja sogar. Also wie sie das dann alles rationalisieren, dass sie da ein 14-jähriges Mädchen cybermobben und in keinster Weise bereit sind, was in irgendeiner Form Kritik zu akzeptieren. Und er hat halt eine Zielgruppe aus anderen 14-Jährigen, die das dann mitnehmen und das im Schulhof machen, das mit anderen Mädels machen, weil sein KuchenTV hat gesagt, ich darf fett sagen, weil das ist ja lustig und außerdem hilft das dem Mädchen vielleicht, weil dann nimmt sie vielleicht wirklich ab und wird gesünder. Das ist ja, darauf wollte ich zurückkommen, diese Reflexionssache, die du meintest. Ich glaube eben nicht, dass bei KuchenTV, ich weiß gar nicht, wie er im realen Leben heißt, Tim heißt er, Tim, dass bei ihm dann nicht dieser Gedankengang einsetzt, ist vielleicht jetzt nicht ganz so günstig gewesen, sondern es ist eher andersrum. Es ist dieser Beißreflex, der die Provokation noch überhöhen möchte und sich dann denkt, meine Community springt voll an, aber auch andere, weil dann haben ja so Leute wie diese Persia X haben ja einen riesen Fass draus gemacht. Und obwohl ich auch da sozusagen ihn angestachelt. Genau, das um sorgt dann auch immer so ein bisschen dafür. Wenn du sagst, er hat keine Reflexion, ich glaube, dafür ist er zu schlau, dass er das nicht hat, aber er geht dann diesen einen Schritt weiter. Mhm. Und das ist halt so das, wo ich dann sage, aber was ich eigentlich vorhin sagen wollte, er setzt sich mit solchen Themen auch kritisch auseinander, analysiert die eigentlich auch ganz gut, hat das hier auch wieder schön mit Beispielen belegt und sagt dann auch manchmal viel Richtiges, manchmal auch ein bisschen Quatsch oder viel Quatsch. Ich gucke aber auch nicht, ehrlich gesagt, nur so Videos, die dann von ihm mal durch die Decke gehen, weil ich ihn nicht abonniert habe und mich das auch zu wenig interessiert. Also gerade, weil wir es letzte Woche schon gesagt hatten, wenn jemand die ganze Zeit nur Dinge niederredet, das ist dann auch nicht das, was ich immer wieder sehen will. Ich bin ja letztes Jahr auf Twitter ganz vielen entfolgt, selbst so Leuten wie TwinTV, die ich eigentlich mag, weil ich einfach diese ständige Negativität nicht mehr ausgehalten habe. So, und deswegen machst du jetzt einen Lester-Podcast. Exakt. Exakt. Da kann ich dann aber selber kontrollieren, habe ich meine kleine Blase hier mit dir und mir, wo ich kontrollieren kann. Ich bin die kleine Blase. Welche Negativen. Tatsächlich muss ich mich jetzt durch den Podcast wieder mehr mit solchen Sachen auseinandersetzen. Verdammt. Aber es ist lange nicht so schlimm. Ich habe auch das Gefühl, dass YouTube Deutschland ruhiger gerade ist. Um mal auf dieses Thema zurückzukommen. Mhm. KuchenTV hat da noch mal ganz klar auseinandergenommen in dem Video, dass Tanzverbot sich eben stark entwickelt hat. Nämlich aus dem Typen, der am Anfang gesagt hat, ich gehe nicht ins Fernsehen, ich gehe nicht zu Mr. Trashback, ich finde Sellout scheiße. Ich erinnere mich an ein Video, eine Ansage an Le Floyd, die ist gar nicht so alt, die ist vom letzten Jahr, wo er Flo vorwirft, das ist halt nur Sellout und er würde die Fans manipulieren und hast du nicht gesehen. Und habe jetzt in den letzten Monaten immer wieder mitbekommen, dass er sich genau andersrum entwickelt hat. Er hat ein Management, er sagt jetzt in seinem aktuellen Video, das ist sein Onkel. Und er sagt das auf so eine skurrile Weise. Also er geht auf das Video von KuchenTV, der halt konkrete Beispiele aus seinen Videos nimmt, das macht Kuchen ja immer so, dass er gesagte Dinge nimmt und die dann der Realität gegenüberstellt. So Tweets, wie er neulich zum Beispiel sagte, ich gehe jetzt zu Mr. Trashback oder hat Mr. Trashback angeschrieben, warum hast du mich nicht zu deiner Show eingeladen? oder dass er gegen Leute gehatet hat. Flo hat eine Ansage von ihm bekommen, dann will er aber zu Loot für die Welt eingeladen werden und so Sachen. Das ist alles so widersprüchlich. Und daraufhin reagierte er jetzt mit einem Video, wo er sagte, was fällt euch ein, meinen Manager zu attackieren? Wo ich dann erstmal dachte, das ist eigentlich so ein cleverer und beschissener Move, wie ihn eben so, wie ein Concrafter macht, der den Leuten das Wort im Munde umdreht und sagt, nicht ich bin das Problem, sondern ihr sagt ja, mein Management ist voll cool. Er nimmt dann die Schuld in diesem Video auf sich und sagt so, alle Content-Entscheidungen sind ja von mir getroffen. Und finde ich bei ihm, das Wort Content ist weit hergeholt, muss ich sagen. Also jemand, der sich hinsetzt und seine Lidl-Einkäufe auspackt normalerweise oder manchmal nicht mehr macht. Neulich hat er ja einen Livestream gemacht, wo er gar nicht zugegen war, wo dann ist ein Geist bei Tanzverbot in den Trends tatsächlich war. Aber das sind solche Sachen, die finde ich auf so einem Meta-Level so lustig eigentlich schon wieder, dass es mir halt tatsächlich wie so eine Parodie vorkommt und nicht wie ein, also oder er ist halt wirklich einfach extrem smart. Ne? Und ich glaube, der ist smart. Also ich glaube zwar auch, dass er das so ein bisschen, der hat, da ist auch viel Anarchie im Blut und auch so ein bisschen strange ist er auch. Und dadurch kommen halt solche Ideen. Der hat auch so ein bisschen dieses Anarchische zu sagen, so ich gehe jetzt einfach mal los und mache den Livestream an. Und die Leute springen ja bei ihm drauf an. Das heißt, er bekommt ja direkt auch die Bestätigung, das funktioniert. Im Grunde kann er, das hat er ja auch von Anfang an gemacht, seine Einkaufsvideos, so banal sie auch sind, ich bin tatsächlich mal auch bei einem so einem Video hängen geblieben, weil ich dachte, da muss doch jetzt noch was kommen. Was ist denn das? Und er holt dann da diese ganzen Kalorienkatastrophen aus dem Ding raus. Ich denke, wow, wer ist denn das alles? Und stellt die vor und dann ist das Video aus. Und das gucken Leute, mittlerweile hat er, es gibt kein Video, was nicht unter 100.000, 200.000, 300.000, also der macht mehr Klicks als Phil Floyd. Dr. Freud haben wir nie so gut so solche Klicks hinbekommen. Der ist gerade voll in dem Hype, aber ist halt auch, und das was KuchenTV da feststellt, ist im Grunde nur das, was ich auch schon gesehen habe, selber zu einem Typen geworden. Seinen Song konntest du direkt kaufen. Ja, ja, klar. Jetzt letzte Woche hat er Merch vorgestellt. Da war dann eben schon das erste Placement im Video. Und der professionalisiert sich jetzt eben auch und ist zu der Person geworden, die er vorher erst gehatet hat. Man muss tatsächlich die Frage stellen, finde ich einen gerechtfertigten Kritikpunkt. Wenn ist ein Kritikpunkt. Ich frage mich tatsächlich, wie sehr kann man das kritisieren? Ne? Auf der einen Seite muss ich sagen, ich finde das keine schlimme Entwicklung. Wenn er sich nicht am Anfang hingestellt hätte und gegen solche Leute massiv ausgeholt hat. Und ich finde es im Grunde ganz gut, dass dann KuchenTV sich dann erstmal hinstellt und sagt so, mach mal dein Ding, aber hier, ich rücke mal gerade die Realitäten zurecht und sage auch deiner Community, die ihn jetzt auch ordentlich zurecht geflamed hat in seinen Videos, weswegen er sich dazu genötigt sah, selber eine Antwort dazu zu machen. Denn witzigerweise hat er nicht sofort darauf reagiert. Der frühere Tanzverbot noch vor anderthalb Jahren hätte in der Sekunde, in der das Video online gegangen wäre, hätte er auf Twitter losgelegt und sofort ein Video, weil seine Videos sind ja wirklich Kamera an, aufnehmen, ungeschnitten hochladen, das wäre eine halbe Stunde später. Aber hier hat es 4 Tage oder so gedauert, bis er überhaupt reagiert hat, weil er das Thema totschweigen wollte. Und das ist so ein, das hätte der frühere Tanzverbot nicht gemacht. Spannend. Also finde ich also lustig, weil ich finde es gleichzeitig extrem irrelevant. Also ich merke, dass es mich einfach überhaupt nicht sozusagen tangiert, was die machen. Ich finde es ein spannendes Thema, darüber zu reden. Aber so im Vergleich zu so einem Logan Paul oder sowas, den wir ja vor 2 Folgen gesprochen haben, das ist mir wirklich wichtig, weil ich finde, da geht es um kleine Kinder. Bei einem KuchenTV, wenn der ein kleines Mädchen mobbt oder Katja Krasowitz Adresse veröffentlicht, so scheiße ich sie finde sozusagen und ihren Content scheiße finde, dieser Move ist schlimmer. Und solche Sachen finde ich richtig scheiße, aber halt einfach so, dass 2 Leute sich drüber aufregen, so, du bist nicht mehr so, wie du früher warst und du bist auch irgendwie gemein, finde ich halt irgendwie so. Die waren ja auch mal Freunde. Es ist halt ein schönes Beispiel, wie banal und doof YouTube-Beef zum Teil auch tatsächlich ist. Ja, auf jeden Fall. Trotzdem aber auch, ich finde, dieses ganze Ding führt auch so ein bisschen die Zielgruppe vor. Ne, also A, dass ein Tanzverbot überhaupt so groß werden konnte und so, auf so skurrile Art und Weise groß. Erst haben Leute abonniert, um ihn kaputt zu haten. Jedes seiner Videos hatte keins wirklich positive Likes. Jetzt ist da eine Tanzarmee draus geworden. Es ist so abstrus, wie wankelmütig die Leute sind. Ja. Ne? Und dass der mit dem Content, ihr seht jetzt gerade nicht, wie ich meine Finger bewege, aber das ist ja, ne, Inhalt ist das nicht. Es ist halt, er war für mich immer so eine Person, wo ich dachte so, ja, also auf der einen Seite will ich mich nicht über ihn aufregen wie alle anderen, weil dafür finde ich ihn nicht scheiße genug. Weil er tut am wenigsten, ne, vielleicht auch, aber er tut jetzt eigentlich keinem weh. Genau, er tut keinem weh und er macht zwar Müllinhalt, aber so einen Müllinhalt wie jetzt Leon Mascher und Co. Aber er erhebt sich auch immer wieder darüber, über andere, über deren Art und Weise, wie sie mit YouTube umgehen, wie sie sich auch finanzieren wollen. Und sagt aber auch Leuten, dass sie scheiß Inhalte machen. Setzt sich dann aber in den Bahnhof, filmt sich mit schlechtem Licht und kriegt auch nicht viel mehr hin als jetzt eine der Beauty-Bloggerinnen, die 10 Minuten dummes Zeug in eine Kamera redet, nur damit sie die 10 Minuten vollkriegt. Deswegen, das ist auf der einen Seite erstmal die Figur, die man da anschauen muss. Und dann hast du eben KuchenTV, der auch seine ganz andere Figur ist. Von dem hat man tatsächlich wenig gehört in den letzten Monaten, was auch überraschend war. Weil der, glaube ich, im Jahr zuvor noch mit jedem Streit gesucht hat. Ja, ja. Aber ich glaube, bei Twitter wurde er letztes Mal Jahr. Mal gespannt, vielleicht hört er jetzt diesen Podcast und reagiert sofort. Ich nehme ihn immer so als sehr dünnhäutige Person wahr. Ja, gibt ja ein Tanzverbot, ist ja genauso. Aber wie gesagt, ne, das letzte Video. Ja, ich glaube, viel mehr gibt es nicht zu sagen. Wie du sagst, es ist eigentlich totaler Quatsch. Ich wollte es mal ansprechen. Was ich noch ansprechen wollte, weil wir gerade bei dem Thema sind und ich noch nie drüber geredet habe, ist das Thema Tanzverbot bei Loot für die Welt. Wir haben es nämlich eigentlich auch so ein bisschen totgeschwiegen, weil wir halt aber nicht, weil wir uns nicht damit auseinandersetzen wollten, sondern weil wir einfach gesagt haben, Loot für die Welt ist eine Sache, die uns allen super wichtig ist, weil wir es halt sozusagen als Charity-Ding machen und das für einen guten Zweck ist und wir super, super stolz sind auf das, was die Community da jedes Jahr auf die Beine stellt. Und diese Aktion quasi versucht wurde. Magst du kurz erklären, was passiert ist? Weil auch ich erkläre es mal kurz, du hast recht, das ist ein guter Punkt. Und zwar, Loot für die Welt ist ein Livestream, den wir machen jedes Jahr. Also die Space Fox, Le Floyd, Fotoapparat und ich und ganz viele andere Leute, die dann mit dabei sind und das unterstützen. Und ich war nicht da, ich habe es nicht unterstützt. David Tein hat es nicht unterstützt. Ich mag hilfebedürftige Kinder, kann ich nicht leiden. So. Genau, auf jeden Fall sind da auch immer ganz viele andere YouTuber mit eingeladen. Das sind aber immer unsere Freunde. Also nicht, ne, wir sind nicht alle mit jedem befreundet, aber jeder des Organisationsteams sozusagen ist auf jeden Fall, einer davon ist auf jeden Fall mit jedem davon befreundet oder kennt den zumindest einigermaßen oder auch mindestens über eine Ecke sozusagen. Das sind alles Freunde und Freunde von Freunden und das ist alles eine Gruppe, mit denen ich auch sonst sozusagen zu tun hätte und mit denen ich auch sonst auf Partys gehen würde, was auch immer. Und wir machen diesen Livestream mitten im Livestream, der ja auch, muss man auch dazu sagen, Monate vorher schon angekündigt war. Mitten im Livestream kriegt Tanzverbot das mit oder wusste es schon, keine Ahnung, und sagt, darf ich kommen? Im Chat. Ja. Und wir haben halt erstmal gedacht. Das hat jemand gesehen von euch, ne? Das hat jemand gesehen und wir haben halt erstmal gedacht, er trollt nur, so wie er halt das auch macht. Sind nicht drauf eingegangen, da hat er seine Community aktiviert, dass sie den Chat zuspammen, was natürlich, muss man echt sagen, bei einem Charity-Stream halt richtig ungeil ist. Ja. Weil wir halt die Kommentare auch nutzen, um auf Feedback einzugehen, um auf Spenden einzugehen und so weiter. Wir haben dann ganz kurz, wir waren ja mitten in diesem, das ist ja alles durchgetaktet gewesen, wir haben ja dieses Jahr auch wirklich die Produktionsqualität nochmal erhöht und deswegen gab es jetzt auch nicht wirklich Raum, sich kurz zur Seite zu setzen und zu sagen, ey, lass mal kurz drüber reden, ob wir ihn kommen lassen oder wollen. Und haben, glaube ich, an mehreren Stellen, also sowohl alle Beteiligten, mal kurz entschieden, dass wir das, also A, die Art und Weise nicht cool finden, mitten in einem Charity-Livestream zu fragen, hey, darf ich noch dazukommen? Und dann auch die Community sozusagen zu mobilisieren, um uns dann quasi damit zu stressen, während wir gerade versuchen, Gutes zu tun. Hm. Und sein Argument danach, hat danach noch ein Video dazu gedreht, und hat er dieses ganze Thema, da ging es dann nur um ihn. Und da ging es nicht um diesen, um diese eigentliche Aktion, mit dem Argument sozusagen, dass er ja eine Menge Leute mitgebracht hätte, die eventuell auch gespendet hätten. Und da meine ich, wenn das wirklich dein Ziel war, eine Menge Leute mitzubringen, dann ruf doch davor auf. Sag doch, hey, mach nicht ein Video, nachdem der Stream schon vorbei ist und einen Tweet, ey Leute, spammt die mal zu, sondern mach einen Tweet, hey, oder ein Video sogar, während das noch läuft, hey, ist eine geile Aktion, der gerade läuft, ich bin leider nicht dabei, vielleicht nächstes Jahr, aber spende doch mal Geld an die Jungs. Oder mach so, wie es andere YouTuber, ich habe es von einigen bei Friendly Fire mitbekommen, dem anderen Spenden-Livestream von Gronkh und Co. Und da gibt es regelmäßig jedes Jahr Twitch-Streamer, die sich organisieren und zeitgleich einen Stream machen für ihre kleine Community. Ich habe zum Beispiel von einer Streamerin mitbekommen, die ein paar hundert Streamer-Freunde und Kollegen und eben Zuschauer, die dann die sie aktiviert hat, gesagt, wir gucken parallel, was die so machen, wir lassen ihn einfach parallel laufen, ich kommentiere das ab und zu ein bisschen und die Spenden, die wir in meinem Stream sammeln, die spenden wir an Friendly Fire. Mhm. Und da hat die 3000 Euro gesammelt und hat das dann Friendly Fire gespendet. Krass, ja. Und da ging es, da hat sie so ihre Community bedient, aber da ging es dann nicht darum, da hinzugehen und von Gronkh den Fame abzugreifen, weil das ist das Einzige, worum es Tanzverbot in dem Moment geht. Es geht um die Aufmerksamkeit und das finde ich wirklich ekelerregend. Und so schlau er auch sein mag, in anderer Hinsicht, das ist einfach nur dumm. Ich hatte ja auch nicht wirklich viel Zeit, darüber nachzudenken. Als ich das gesehen habe und darauf reagiert habe, war meine erste Reaktion, also der trollt doch nur, weil dafür ist er ja bekannt. So ein Video wie das Ansage an Floyd ist auch bekannt. Er ist auch bekannt dafür, dass er gerne mal zu irgendwo hinfährt und halt YouTuber tatsächlich konfrontiert. Also meine erste Reaktion war, wenn der jetzt wirklich vor der Tür steht, weil erst hieß es so, Tanzverbot steht vor der Tür, hatte irgendjemand in den Chat geschrieben aus seiner Community oder sowas, dachte ich, der steht jetzt wirklich draußen vor der Google Security und versucht hier Stress zu machen und will jetzt sich mit Lil Floyd auch vor Kamera prügeln oder was auch immer. Ne? Also du weißt ja bei ihm nicht, ob er jetzt wirklich da ist, um Gutes zu tun oder ob er halt rumtrollen will, weil ich mich ehrlich gesagt jetzt auch nicht so viel mit seinem Content beschäftigt habe, seit wie er sich entwickelt hat auch. Und das andere Ding ist, selbst wenn er da kommt und das frühzeitig angekündigt hätte, dass er gern dabei wäre, wir mit ihm drüber geredet hätten, uns mal mit ihm getroffen hätten, gesagt dann, hey, finden wir cool, dass du das mit deiner Community unterstützt, was auch immer. Selbst dann wäre ich mir noch unsicher gewesen, weil er halt eine so kontroverse Person ist. Und du weißt nicht, was er online sagt. Du weißt nicht, was er macht. Dann ist er gesperrt worden, weil er eine Waffe irgendwie ins Bild gehalten hat. Ja. Du kannst ihn einfach nicht einschätzen. Und selbst wenn er sich super verhält, hast du immer noch das Problem, dass er halt als Persönlichkeit einfach so kontrovers ist, dass du nicht einschätzen kannst, ob du dir damit in eine gute Sache, einen Spendenstream, der wirklich Leute helfen soll, dann nicht Hater mit reinbringst, die ihn scheiße finden und dann versuchen, das Ding zu sabotieren, nur weil wir ihn jetzt mit dabei haben lassen sein. Was schade ist, also man sollte nicht, nur weil irgendwelche Hater sozusagen jemanden scheiße finden, sozusagen, aber in seinem Fall fördert er das ja. Wenn du selber sozusagen dafür sorgst, dass Leute dich die ganze Zeit sozusagen haten und auf der anderen Seite feiern, dann lade mich nicht ein. Ich würde auch Drachenlord nicht einladen, auch wenn das noch ein ganz anderes Level ist. Einfach, weil er halt auf beiden Seiten hat eine so krasse Fan-Community und so eine krasse Hater-Community. Egal, du kannst es niemandem recht machen. Du wirst auf jeden Fall Hate auf dich ziehen und das ist in einem Charity-Stream nicht angebracht. Nee, generell, auch wenn es so eine Freundin ist, also muss man vielleicht mal dazu sagen, auch ein David Hein, so berühmt und berüchtigt er auch sein mag, muss sich da anmelden. Ne? Ich hatte kurzfristig überlegt, ob ich Sonntag zum Beispiel noch vorbeikomme, ich war ja dann auch dabei und habe dann angerufen und bei Olli mit ihm geklärt, so, wie sieht's denn aus, wenn ich jetzt vorbeikomme? Ich meinte, ja, muss ich schnell bei der Security, ne? Weil das ist. Ja, das war im YouTube-Space. Genau. Das heißt, da war Google Security, die halt auch aus diesem Grund, auch wegen Fans und so weiter, halt gebrieft waren. So, es dürfen nur Leute rein, die auf der Liste sind. Fertig. Genau. Und dann musste ich mich auch anmelden. Ne? Und es ist dann auch so, dass die mich dann erstmal da auf das Kärtchen schreiben müssen. Also, Tanzverbot hat ja nicht mehr den Versuch unternommen, vorher euch zu kontaktieren und so. Und ja, es ist halt irgendwie so ein Ding, wo man sich fragen muss, warum, ich weiß gar nicht, wie die Auswüchse für euch waren. Ich glaube, Flo hatte sich noch mal bei Herrn Newstime, weil Herr Newstime das ist ja das Einzige. Oh, da können wir auch mal drüber lästern. Ja, den können wir gerne mal besprechen, weil das ist ja wirklich nur noch sich auf Themen stürzen. Ich habe nämlich heute ein Video von ihm gesehen gerade. Die Gronkh-Sache. Dass YouTube jetzt YouTube-Partner nur noch ab 1000 Abonnenten zulässt. Und das ist ja so eine krasse Veränderung und da wird jetzt Leuten, die unter 1000 Abonnenten haben und die Partner waren, denen wird die Partnerschaft entzogen. Das ist ja sowas von krass und ich meine, also unter 1000 Abonnenten, also die Zulassung ist 1000 Abonnenten und 4000 Stunden Watchtime. Das ist nix. Wenn du da drunter liegst, dann hast du mit YouTube kein Geld verdient. Verdienst du kein, selbst da drüber, selbst bei. Aber solche Sachen lässt er halt weg, diese Info lässt er weg. Und das macht er ganz, ganz oft, dass er sich dann rausredet mit, ich bin ja kein Journalist, weil aber halt Sachen aufhypt und Informationen. Das sagt er erst neuerdings. Früher hat er mal gesagt, er ist Journalist. Ne? Und das ist so, dass der dreht sich das auch zurecht, wie er es gerade braucht. Und hat ganz häufig, früher hat er zu allem News gemacht, auch zu positiven Dingen. Mittlerweile ist es hauptsächlich zu Sachen, die Klicks bringen. Und dann gehen die Videos 2,5 Minuten, davon sind 1,5 Minuten die sich selbst im Kreis drehen. Also ganz häufig sagt er eine Sache, dann sagt er sie nochmal, dann sagt er sie nochmal ein drittes Mal. Manchmal ohne eigene Meinung, wofür ja viele kritisieren, wenn er so Sachen aufgreift, wo eine klare Meinung her muss. Und manchmal mit Meinungen, die wie in diesem Fall jetzt nicht so richtig durchdacht sind. Weil es gibt viele Stimmen, die auch sagen, diese Änderung könnte jetzt zum Beispiel dafür zu führen, dass Leute, die ganz frisch sind auf YouTube, dass die sich sagen, ich mache jetzt einfach mal, ich mache jetzt mal einfach nicht einen Kanal in der Hoffnung, dass ich reich und berühmt werde, sondern ich, also dass wieder mehr Leute kommen und sagen, ich mache YouTube, weil ich gerne mich ausdrücken möchte. Ja. Aber solche Sachen, da redet er gar nicht drüber. Ich habe ihn schon ein paar Mal getroffen und ich finde ihn einen super sympathischen Typen. Ja, privat aber ist ja, ich habe ihn auch schon getroffen. Und ich bin ihm zum ersten Mal begegnet, in Videoform begegnet, als er einer der Vorreiter war, die Verschwörungstheorien, über den wir Videopreis verbreitet haben, dass 301 Plus ja so ein böses Ding ist, die versuchen, den Webvideopreis zu kaufen, und hat ja also auch unter anderem mich damit ja auch direkt dann irgendwie angegriffen und auch gar niemals mal irgendwie nachgefragt oder so. Und dann aber so solche Aktionen sozusagen. Und ich glaube, er ist ein super netter Typ, aber ich finde in seinen Inhalten, er hat ja auch eine riesige Chance eigentlich, weil diese Lücke der YouTube-News ist von Mr. Trashpack gerade ziemlich leer gelassen worden und er könnte sich hinsetzen und könnte halt wirklich versuchen, gute Inhalte zu produzieren. Der versucht jetzt tatsächlich gerade wieder, so ein bisschen hochzukommen. Mhm. Ich hatte mit Newstime, bin ich am Anfang, bin ich ein paar Mal aneinander geraten, weil er aus jedem Scheiß eine News gemacht hat. Genau. Also ich habe mich mit iBlali mal auf Twitter so ein bisschen gekabbelt und dann direkt auch wieder vertragen. Wir waren nie Freunde, sind jetzt aber meiner Ansicht nach auch keine Feinde. Und das hat er dann da direkt ein Ding draus gemacht. Und das war mir ein bisschen Dorn im Auge, weil ich dachte so, ey, man muss nicht alles hochpushen und so rausposaunen. Und hatte ihn dann tatsächlich in einem Video positiv erwähnt. Letztes Jahr war das so, glaube ich, im Jahresabschlussvideo, vorletztes Jahr, wo ich meinte so, ey, haten können die anderen besser. Deswegen habe ich nach der Bestandsaufnahme nicht weitergemacht mit weiteren solchen Sachen. Beziehungsweise kritisieren, weil er das ja eine Zeit lang dann auch ganz gut gemacht hat. Aber dann hat er so einen Run bekommen, der dann zwischenzeitlich auf dem Höhepunkt kam, wo er sich mit Trashpack angelegt hat. So, Trashpack hat was gegen ihn gesagt. Und was Newstime ganz häufig dann gemacht hat, war extra nochmal ein News-Video, wo er Hand of Blood eine Ansage gemacht hat, wo er Mr. Trashpack eine Ansage gemacht hat, wie könne denn das sein? Und er hat ja diesen Oberlehrer-Ton dann nochmal, wie kann denn sein, dass diese Person das so zu mir sagt? Das kann ich so nicht stehen lassen. Und also das ist halt wahnsinnig unkritikfähig und ist aber jemand, der mit seine News erfüllen nicht den Zweck tatsächlich von News, sondern ja, sind die sind parteiisch zum Teil, die sind ja, gerade zum Beispiel, was ich so spannend finde, ist Gronkh. Ich meine, Gronkh ist jetzt ein super lieber Typ. Er ist so ein krasser Gronkh-Fanboy. Ich glaube, wenn der jemanden irgendwie ermorden würde, würde Herr Newstime noch irgendwie eine geile News draus machen, wie toll das alles ist. Also ist halt irgendwie so, also dieses Level hat das manchmal. Es gab ja, glaube ich, damals diese News, ich bin mir nicht sicher, ob er dazu ein Video gemacht hatte, aber es gab ja diese Sache, wo Gronkh seine eigene Firma, jetzt ja nicht mehr, Playmassive ist er, ja, zum Beispiel, ist er, genau, als er die angegriffen hat bei Twitter, wo alle sich einen Copyfaster mit sagten, wie kann der Geschäftsführer öffentlich seine eigene Firma diskreditieren und dann auch noch glauben, dass das in irgendeiner Form professionell wäre. Ja. Und da hatte, wenn ich mich recht entsinne, Newstime auch ein Video gemacht, was auch sehr unkritisch war. Ja, ja, ja. Das ist eine typische Gronkh-News von Herrn Newstime. Aber häufig ist es sehr, sehr, dass er sich das, die Themen so aussucht und dass er sich alle sehr zurechtbiegt, wie er es gerade braucht. Und finde ich schade, weil ich finde, also das Ding ist, ich glaube, er ist ein super netter Typ und ich glaube, er hat, also ich bin mir nicht sicher, er ist ein super netter Typ, aber ich glaube, er hat halt super viel Potenzial sozusagen in dieser Szene eigentlich quasi was Gutes zu tun. Genau, er war eine Zeit lang eine gute Stimme, der auch dann mal, ne, also selbst auch wenn du sagst, so der Webvideopreis, dass er da Verschwörungstheorien rausgepackt hat. Was er letztes Jahr gemacht hat, war sich vom Webvideopreis einsacken lassen. Der Webvideopreis hatte ihn ja dann eingeladen und dann hat er dann gesagt: So, natürlich, liebes Webvideopreis-Team, komme ich zu eurer Veranstaltung. Die sind ja nicht dumm, ich kenne sie ja und sie haben es ja auch mit mir irgendwie versucht, öffentlich irgendeine Schlammschlacht abzuziehen. Und haben dann sich gedacht, so, wir holen den Teufel einfach auf unsere Seite, bevor er dasselbe nochmal abzieht. Und ich weiß nicht, ob er da dann naiv ist und sich denkt so, oh cool, der hat mich eingeladen, gehe ich einfach hin, denke ich mir nichts weiter bei, oder ob er sagt so, ich will ja auch akzeptiert werden, oder. Aber das ist tatsächlich, finde ich, bei ihm eine ähnliche Entwicklung wie bei Tanzverbot. Also ja. Das ist quasi dieses vom Systemkritiker, der wirklich auch so Verschwörungstheorien verbreitet. Zu und auch so, also Leute wie Studio 71 auch mal einen Deck gegeben, da konnte ihn keiner leiden, ne? Ja, und weil er da schon recht deutliche Worte, und ich fand es gut, wenn einer da auch so deutlich geworden ist. Ja, und jetzt hin halt zu jemandem, der sehr, also eigentlich genau diese Dinge, die er früher kritisiert hat, also auch mit Clickbait und sozusagen, dass das alles so ein bisschen auch jetzt selber nutzt, was er früher angegriffen hat. Du musst mal einfach nur gucken, der Upload-Rhythmus, der hat sich stark verändert. Woran es genau liegt, kann ich nicht sagen. Man merkt aber, dass er sich schon auf eine ganz spezielle Art von Thema stürzt. Dass er vor allen Dingen die positiven Sachen häufig weglässt, wenn sie nicht gerade mit Gronkh oder Friendly Fire, gut, Loot für die Welt hat er, glaube ich, auch berichtet gehabt, aber ne, er hat früher so wie Trashpack, der einfach weil er eine wöchentliche Show hatte, hat er mal über alles Mögliche gemacht. Naja. Also wie gesagt, ich finde ihn jetzt auch nicht grundlegend scheiße. Ich finde einfach nur, da ist super viel Potenzial verschenkt. Er hat sich nur einfach auch stark verändert. Ich finde das schade. Weil er sich lustig, er hat sich von den Verschwörungstheorien, finde ich, sehr positiv entwickelt und dann wieder in eine andere Richtung zurück. Genau. Und das finde ich halt schade. Und jetzt ist so ein bisschen so dieses, gerade ist so gar keine Identität da. Ja. Gut, Ein Thema haben wir noch, und zwar über eben YouTuber, die. Wie moderieren wir das an? So, ich finde, es ist ein guter Übergang, weil es geht nämlich genau um dieses Thema, darf man denn eigentlich überhaupt lästern und kritisieren und solche Sachen machen, stimmt, wie KuchenTV und Tanzverbot und auch Herr Newstime. Sunny Loops. Ja, die Sunny Loops werdet ihr jetzt denken. Ich denke mal so. Auch bekannt als die Freundin von Marcel Skorpion. Das ist schon wieder so ein Hashtag-MeToo-Thema. Aber es ist ja. Sie ist die Freundin von Marcel Skorpion. Das ist vorhin das, was du zu mir sagtest. Ja, ich kannte die immer nur als die Freundin von Marcel Skorpion. Ich wusste nicht, dass sie einen eigenen Kanal hat. Ich wusste auch nicht, dass sie die Freundin Marcel Skorpion ist. Ich meine, ich habe sie kennengelernt, und das finde ich lustig. Ich bin tatsächlich in einer Funkserie, jetzt als Schauspieler eingeladen worden, ganz spontan. Und habe so eine ganz kleine Mini-Rolle, die super lustig ist, glaube ich, hoffe ich, ich weiß es nicht. Also der Dreh war super lustig. Und ich bin sehr gespannt, also ich weiß überhaupt nichts über den Film, außer diese Mini-Rolle, die ich da habe. Und auf jeden Fall habe ich dann durch den Teaser rausgefunden, weil ich habe den Teaser angeguckt und ich hatte ganz viele Dislikes und ganz viele Kommentare. Und ich habe mich gewundert, weil irgendwie, fand ich, der Teaser war, also es war ein Teaser, der relativ nichts sagen. Ich weiß nicht, warum Leute das schon haten konnten. Habe in die Kommentare geguckt und da waren alle so Kommentare wie, Sunny Loops ist voll die Schlampe. Und dann habe ich erstmal geguckt, wer ist denn das? Und dann habe ich gemerkt, okay, eine der Darstellerinnen ist Sunny Loops, ich kannte die nicht. Und dann geguckt, woher diese Kommentare kamen. Und die kamen alle von einem Video von Marcel Skorpion, wo er ein Reaction-Video auf diesen Teaser gedreht hat. Und in diesem Teaser küsst sie halt als Schauspielerin einen anderen Schauspieler, so wie man das halt in seiner Rolle macht. Und er reagiert halt darauf und ist halt so, oh Gott, sie hat mich betrogen mit einem anderen Typen und küsst ihn. Und dann löst das dann zwar am Ende auf, aber auch da ist halt so ein Ding, wo halt seine Zuschauer das sofort nehmen, dieses Ding haten und sagen, was fällt dir ein? Wie kann die mit einem anderen Typen rummachen? Die hat Marcel verraten, egal ob sie dafür Geld bekommen hat als Schauspielerin, sie verkauft die Schlampe. Also man ist, Leute, also was. Man muss dazu sagen, Marcel Skorpion, für diejenigen, die ihn nicht kennen, wir reden jetzt hier immer relativ frei. Ich habe schon von ein paar Leuten mir sagen lassen, ihr sagt alle zwei Minuten einen Namen und eine Sache, von der ich noch nie gehört habe. Marcel Skorpion ist einer von den YouTubern, die eigentlich ursprünglich mit Gaming-Kram groß geworden sind. Ich glaube, Call of Duty war so sein Ding, das macht er wohl auch noch. Aber der hat sich dann in letzter Zeit, ich glaube, wohl offensichtlich, wo er seine Freundin kennengelernt hat, mit so einem befreundeten Pärchen, nämlich Uphone TV, der jetzt ja nicht mehr Uphone heißt oder so, glaube ich. Jonas, okay. Ja. War der Uphone? Weiß ich nicht. Hat er sich in so eine Richtung entwickelt, wo er diese typischen Pärchenvideos macht, wo man sich ganz krass geheime Geheimnisse erzählt, genau, und die sexuellsten Wünsche, die man sich vorstellen kann. Oder auch solche Videos wie, welcher YouTuberin gehört diese Pussy? Ja, genau. Also der hat in der Vergangenheit, ich hatte ihn kennengelernt und fand ihn tatsächlich sehr nett, war sehr hatten höflich. Hatten wir letzte Folge, glaube ich, erwähnt, dass du ihn getroffen hast und er meinte, dass er weiß, dass seine Inhalte scheiße sind. Genau, er hat sich entschuldigt dafür, und das fand ich sehr angenehm. Und ich habe ihn ja auch kennengelernt bei dem Martin Schulz-Interview und da hat er sich auch super kompetent und super nett gegeben. Also das Ding ist, ich glaube, er ist ein super netter Typ. Ich glaube, das tatsächlich sogar bei ganz vielen dieser Leute. Ich glaube auch deswegen. KS Freak soll ja auch sehr nett sein. Ist keine Absolution dafür, dass du so eine sexistische Kackscheiße machst. Gerade dann, wenn du so ein dieses Schulz-Interview, da kann man viel kritisieren, ne? Aber der ist ein intelligenter, junger, netter Mann, der viele kreative Ideen hat. Mhm. Warum steckst du das nicht in guten Content? Ja, ja. Am Ende soll er machen, was er will. Ja. Ne? Den Content, den er macht, den macht er halt nun mal. Und dasselbe gilt auch für seine Freundin, die Sonny Loops. Ich hab mir mal die Mühe gemacht, um mal nachzugucken, was macht denn Sonny Loops so? Die hat jetzt so 440.000 Abonnenten und macht halt wirklich den Content, den die üblichen Verdächtigen halt so machen. Ne? Warum habe ich die Pille abgesetzt? Ihr Gesicht ist zu sehen, hinten ein schönes, weiches Licht vom Schlafzimmer. 14 Minuten lang redet sie, warum sie ihre Pille nicht absetzen. Ne? Wahrscheinlich da drin viele schöne Werbungen geschaltet. Dann Akinator, kennt er mich? 8 Minuten lang. Okay, das ist tatsächlich so belanglich, das mit der Pille abgesetzt, da kann ich nur denken, vielleicht ist das tatsächlich sogar für manche junge Mädchen ein interessantes bildungstechnisches Video. Das kann zum Beispiel sein, ja. aber wenn du anfängst, so Leute zu googeln oder welcher YouTuber ist das? Ist hier wieder auch so ein Video, für 10 Minuten 11. Das ist so eine sehr philosophische Frage auch wieder, weil ich finde, ist das dieser Druck von YouTube, dass du jede Woche ein Video machen musst? Ja, klar. Weil irgendwann ist halt nur noch Scheiße. Ich wurde heute erst gefragt, warum ich so wenig Videos mache. Und wäre das nicht nur der Standard, 5 Videos pro Woche zu machen? Da habe ich gesagt, ja, aber und er meinte die Person, ja, aber das stelle ich mir wahnsinnig anstrengend vor, jeden Tag mir überlegen zu müssen, was mache ich jetzt Neues? Und dann machst du halt, ich reagiere auf Instagram-Profile von bekannten Stars oder ich gucke mir an, was Leute über mich googeln. Ich hatte das vor einem halben Jahr, dass ich an einem meiner langen Videos wieder mal geschnitten hatte, für die ich dann wieder mal so 3 oder 4 Wochen brauchte. Und dann gucke ich bei Twitter, um mich abzulenken und dann schreibt eine YouTuberin, eine größere, oh Mann, jetzt habe ich gerade so lange an dem Video herum vor der Kamera gesessen und dachte so, ey, das Thema ist eigentlich scheiße. Ich nehme jetzt nochmal ein völlig anderes auf, Video kommt dann nicht 18, sondern 19 Uhr. Und ich dachte so, ey, wenn ich jetzt nochmal neu anfangen würde mit meinem Video, dauert es bis Januar, bis ich Neues habe. Es ist so, ich schreibe ewig an so einem Text, suche mir das Material, recherchiere und Am Ende des Tages hat das andere Ding mehr Views und keiner merkt, dass dein Video mehr Arbeit hatte. Auch da muss ich es, ich habe das für mich verstanden und das habe ich bewusst so gewählt und es ist auch alles cool. Aber, und da kommen wir zu der eigentlichen Sache heute, sie hat ein Video hochgeladen. Das war auch das erste Video, was ich gesehen habe, was ich als ich dieses Marcel-Skorpion-Ding passiert ist. Und ich habe gerade geguckt, das gibt es nicht mehr, aber du hast mir ein Thumbnail geschickt, sie halt. Ich weiß nicht. Sie ist komplett oben ohne auf dem Thumbnail. Also sie ist wirklich oben ohne auf dem Thumbnail und hat halt ihre Brüste so zensiert. Aber du siehst, die Zensurbar ist so dünn, dass du merkst, sie war tatsächlich oben ohne auf dem Foto. Genau. Und sie sagt, bin ich nackt? Fragezeichen. Und das ist glaube ich der Titel oder so. Ja, also irgendwas in die Richtung. Auf jeden Fall, das ist halt also wirklich das krasseste Clickbait und das hat also. Es hagelte Kritik. Das haben wir, aber das ist so ein Thema, das hatten wir vor 10 Jahren auf YouTube schon, so dieses Leute halt Brüste in die Kamera halten. So, eigentlich war das Thema durch. Und es hagelte Kritik auch von so Leuten wie dem Haider, der auf Twitter sich dazu geäußert hat. Und daraufhin hatte sie jetzt ein Video letzte Woche gemacht, das hieß. Also erst hat sie die Haider und ich glaube auch Klängern direkt erstmal geblockt auf genau, Twitter. Genau, die können mit ihr nicht mehr kommunizieren. Und hat dann ein Video gemacht, ich muss mal leider gucken nebenbei, das hieß, ich mag dich ja, aber. Und in dem sagt sie auch wieder 11 Minuten lang, dass das ja, sie findet das ganz grauenerregend, dass es auf YouTube oder generell, dass wir in einer Gesellschaft leben, wo niemand mehr jemandem was gönnt, können wir nicht einfach alle leben und leben lassen? Ich darf doch wohl meins machen, warum kümmert ihr euch darüber um? Und sie hat vor allen Dingen die Schnauze voll von YouTubern, die sich nur so aufs Hassen stürzen. Und das war ja tatsächlich auch eine Kritik, die wir bekommen haben, als Leute den Titel Lästerschwestern gelesen haben und meinen so, ja, ich höre mir das nicht an, weil ich möchte positive Dinge hören. Und das kann ich jetzt absolut nachvollziehen, finde ich auch. Und ich glaube, einige dieser Personen, die das gesagt haben, haben wir dann auch kommentiert, der Podcast verspricht mehr als der Titel, weil am Ende ihr über eben nicht nur lästert, nicht nur hatet, sondern auch das Ganze fundiert begründet. Und diese Leute werden diese Folge auf jeden Fall glücklich geworden sein. bei ihr war das dann halt tatsächlich so, dass sie sich hinsetzte und das Video fing dann schon wieder so an. Also ich gucke ja von ihr nichts, aber dann setzt sie sich hin und gefühlt laden die sich vorher alle ein How-to-Entschuldigungsvideo oder How-to, ich bin so traurig, emotionale Sachen sagen in die Kamera, Video runter, setzte sich hin, sagte so, ey Leute, entschuldigt, wenn das jetzt hier gerade so ein bisschen unordentlich im Schlafzimmer aussieht, ich habe das Video super spontan aufgenommen, deswegen will ich jetzt hier einfach mal ganz ungeschönt meine Meinung sagen und du siehst so, wie das Licht perfekt gesetzt ist, wie sie geschminkt ist, wie sie sich da hingesetzt und da ist nichts davon, ist irgendwie spontan. Und das ist alles so, um den Fans zu suggerieren, ich bin jetzt mal übelst real und alles, was ich jetzt sage, was jetzt folgt, ist jetzt mal, das sagen die dann meistens ja auch genauso, alles, was ich jetzt sage, ist einfach nur ich und echt und darunter in den Kommentaren kannst du das auch so lesen. Und dann sagt sie so Sachen wie, dass diese Kritik einfach nicht klar gehen würde und dass das eigentlich nur ein Ego-Problem ist. Und das finde ich so abstrus, dass man dann tatsächlich sagt, so, dass man sich den Seelenbalsam von seiner Community holen muss, indem man ein 10-minütiges Video macht, indem man einfach so, und das wird auch immer auf so eine Moralpredigt zurückgebogen. Mhm. Ne? Sie kommen dann immer relativ schnell, diese Entschuldigungsvideos, gerade häufig von den weiblichen YouTuberinnen, sind dann häufig so, wo sie sagen, ja, aber es wäre ja, ist ja allgemein, können wir in unserer Gesellschaft nicht auch einfach mehr Liebe verbreiten? Mhm. Das ist so ein Ding, wo dann alle in den Kommentaren sagen, ach, deine Message ist so real, die ist so wahr und klar, Liebe, ja, sage ich auch, Liebe, gerne, aber wenn du trotzdem Scheiße machst, ja, dann hast du das Recht, kritisiert zu werden, ne? Genauso wie man uns kritisieren kann. Wenn du dich in die Öffentlichkeit begibst, musst du aushalten können, dass sie Leute auseinandernehmen, was ja, also du machst. Vor allem, das ist berechtigt. Wenn es fundierte Kritik ist. Also wenn es Kritik ist, die genau. Ja wirklich auch irgendwas, also, ne, es geht ja nicht, das sagte der Heider unter so anderem, dass er das selber ätzend findet, zu mobben, so wie sie es sagt. Aber Mobbing ist es nicht, wenn man sagt, Satire ist ein typisches journalistisches Mittel. Ja, also Donald Trump ist ja jemand, der das auch immer, also die mobben mich alle. Ja. Warum mobben die mich? Ich bin ja so nett und so gut und so klug. Alle finden mich scheiße, was ist da los? Es gibt so abstruse Sachen, so, wo man immer wieder sagen muss, so Kommentare, die habe ich im Kindergarten noch gehört, so wie zum Beispiel, du bist doch nur neidisch. Wow. Also da denke ich mir auch immer wieder so, was. Das ist ja das, was bei der Heider immer das Geilste an seinem Intro ist, immer dieses, ich hatte irgendwie noch nie Sex und nie Erfolg und deswegen bin ich so. Ja, also, ja. Aber das ist, oder mach's doch besser. Mach's doch besser ist meine Lieblingskritik. Das wäre so, als wenn Angela Merkel jedes Mal, wenn sie irgendeine ankackt, sagt so, pass auf, ich mache jetzt hier gar nichts mehr, ihr werdet jetzt selber Bundeskanzlerin. Ja, und wenn das passiert, dann hast du Donald Trump, der geht dann Golf spielen und sagt, mach's doch besser. So, das ist so, mach's doch besser, ich muss doch nicht jemanden kritisieren, ich muss doch nicht selber Regisseur werden, um eine Filmkritik schreiben zu können. Und es ist halt, in ihrem Fall ist es sehr, sehr, sehr, sehr interessant zu sehen, wie man sich seine Tralala-Welt zurechtbiegen kann und indem man sich selbst irgendwie vormacht, dass Kritik immer auch gleich Mobbing ist und dass es vor allen Dingen ein Ego-Problem ist und dass in den Kommentaren, was man da so gelesen hat, ich hatte einen Kommentar an den Heider weitergeleitet, wo es wirklich so, wo irgendein Mädel schrieb, es ist so schade, dass andere YouTuber ihre Zuschauer manipulieren und ihnen eine Meinung einreden wollen und dass du dann darunter leiden musst. Und dann dachte ich so, genau das machen diese Mädels ganz häufig. Und nicht nur die Mädels, ja auch viele Kerle. Ja, klar, alle. Marcel Skorpion und diese. Ne? Und so, ja. Also das ist halt genau das, wo man sagt so, das ist dann nicht mehr, das ist dann Meinungsmache. Das ist nicht mehr Meinungsbilden, das ist dann Meinungsmache. Klar kann man sich am Ende immer noch, kluge Zuschauer können sich immer noch irgendwie eine Meinung bilden, aber die sehr jungen Zuschauer von einer Sony Loops wahrscheinlich tun das im Zweifelsfall vielleicht eher nicht. Deswegen, ja, Kritik ist immer gut, ist immer berechtigt, auch wenn sie mal überhöht ist und sie muss nicht mal immer konstruktiv sein, wie ich finde. Manchmal gibt es keinen Platz für konstruktive Kritik. Man kann zum Beispiel einem Mert Matan auch mal schreiben, du bist ein Arschloch. Da musst du nicht dazu schreiben, Mert, das war jetzt vielleicht nicht so gut, beim nächsten Mal vielleicht so und so machen. Sondern wenn er so irgendeine schwulenfeindliche Kackscheiße macht, dann schreibst du ihm halt einfach mal, du bist ein Arschloch. Und das ist genauso möglich. Also ich glaube, das ist, spielt eigentlich so ein bisschen wieder in das Thema der letzten Folge mit rein, mit dieser Übersensibilität, die wir so ein bisschen haben. So ist dieses so, ich darf jetzt nicht mal mehr Leute inhaltlich kritisieren für die Scheiße, die sie machen, sondern jeder muss einfach nur, darf seine eigene kleine Blase haben, in der seine Fans ihn geil finden, aber keiner darf von außen mal sagen so, ey, Und man will diese Blase unbedingt unendlich erweitern. Aber es ist dann nur so lange cool, bis dann Leute kommen, die sagen, nee, Moment, finde ich jetzt aber nicht so gut. Ne? Also das wird so, das ist so ihre Instagram-Filter-Tralala-Welt, wo dann darunter schrieb zum Beispiel diese Sarah Desideria oder so. Hast du das von der mitbekommen, die vor ein paar Monaten so Sachen gemacht hat, wo real, echte Story, ein Geist hat mich, ne? Und die hat darunter geschrieben, ey, ich fühle mit dir. Weil die hat ja auch so eine Hate-Welle vom Haider bekommen. Und dann komplementieren sich quasi diese Leute, die aus ihrer Fake-Welt mit faken Botschaften um die Ohren hauen, komplementieren sich noch sogar unter diesen Videos. Und ich finde, deren Weltbild darf und muss man immer mal wieder auch ins Wanken. Ja, ich glaube, weil ich jetzt auf so einer völlig anderes Thema, aber so einer rein politischen Ebene ist ja ähnliches Ding, so dieses Thema. Also wir haben jetzt alternative Fakten. Ich habe Fakten und deine Fakten sind andere Fakten. Das ist ja, it's just like your opinion, man. So ist halt immer so. Ne? Also nein, also es gibt halt einfach Dinge, die ganz klar die Fakten sind, wo du nachgucken kannst, wo du merkst, ey, du hast halt einfach eine junge Zielgruppe. Warum musst du dich ohne auf dein Thumbnail machen? Und das ist Clickbait und was auch immer. Ne? Also all diese Punkte kannst du abhaken und da muss man nicht, da gibt es keine unterschiedliche Meinung zu. Du kannst unterschiedliche Argumente vorbringen, warum du das machst und warum du das gut findest, was auch immer. Aber du kannst nicht einfach sagen so, nö, ich darf das und hör auf, böse zu sein. Also wo ich vielleicht noch am ehesten recht gebe, ist, dass es müßig ist, so über auf Leute wie Marcel oder eben auch sie immer wieder einzuhauen, weil die machen halt ihr Ding und sie machen es ja auch nicht unerfolgreich, gerade Marcel, und das sollen sie machen. Ich habe ja persönlich in meinem Freundeskreis oder im ehemaligen Freundeskreis mit Aaron Troschke ja einen ganz gutes Beispiel gehabt, der auch gesagt hat, so, ich mache halt Müll, weil das macht mich berühmt und ich will reich werden und berühmt sein und das ist das Ding. So, dann kann man ihn das machen lassen, aber ich finde, auf so eine Ebene, das kann man trotzdem kritisieren. Man kann sagen, ich finde das aus gesellschaftlicher Sicht nicht so geil. So einen Freunden sage ich sowas ja persönlich. Ne? Und ich habe Aaron Troschke mittlerweile auch die Freundschaft gekündigt, einfach weil ich gesagt habe, so, das ist einfach auch auf menschlicher Ebene nicht mehr so, dass ich sagen kann, mit so jemandem möchte ich zu tun haben. Das kann ich ja für mich selber dann entscheiden. Da muss ich jetzt auch kein Hate-Video machen. Also ich würde jetzt keine die Abrechnung mit Aaron Troschke machen. Weil sowas klärt man dann auch untereinander. Naja. Sonny Loops, ich weiß gar nicht, wie sie tatsächlich heißt, vielleicht sogar Sonny, sagt in ihrem Video auch, dass sie angegriffen wurde von Leuten, die ihre Nummer haben. Ich finde, wenn du auch nur ansatzweise befreundet bist, ne, dann finde ich es cool, wenn man anruft und sagt so, ich habe zum Beispiel die Bestandsaufnahme, da hatte ich dich ja gefragt damals. Und dass Aaron drin vorkommt in dem Video, dieses Interview, basierte nur auf der Tatsache, dass ich ihn angerufen habe und gesagt, du Aaron, ich plane diese Bestandsaufnahme und du bist das Negativbeispiel. Ich hoffe, das ist okay für dich. Ich versuche dich nicht in den Dreck zu ziehen, aber du bist einfach ein gutes Beispiel dafür, dass wie man sein Content verändert und dann gleichzeitig in die Höhe schießen kann. Und dann meinte er, ist kein Problem für mich, aber lass uns doch ein Interview machen. Ja. Dann kann ich mich vielleicht auch gleich rechtfertigen. Und das war natürlich dann tatsächlich sogar noch besser für das Video. Und das finde ich den richtigen Weg. Ich glaube, man muss ganz klar unterscheiden. Ich finde das gut. Also es geht nicht darum, immer und immer wieder einzuhacken, aber es gibt halt auch so Leute. Und spezielle Fälle, wie zum Beispiel wie ein ApoRed zum Beispiel oder Neon Vashare, die halt immer und immer wieder das gleiche Zeug machen und jedes Mal wieder ihre junge Zielgruppe damit verarschen. Und da macht es auch einfach Sinn zu sagen, so, wir hören auch nicht auf, wir lassen uns da nicht. Also es ist so wie zu sagen, das ist völlig überspitzt im Vergleich zu dem, um was es hier geht. Aber sowas wie ein Donald Trump sozusagen, wenn der schon wieder, du musst da trotzdem auch weiter gegen vorgehen, weiter protestieren. Weiter, weil das halt echt ätzende Sachen sind. Aber so das, was Sonny Loops und Marcel Scorpion machen, ist mittlerweile leider Standard geworden. Ja, und was ich sage dann halt immer, ich mag, das ist leider diese Sache, weil wir hatten es in der ersten Sendung drüber gesprochen, ich schere den Beauty-Kram, den ich negativ so nenne, schon über einen Kamm, weil der Großteil leider einfach so geworden ist. Ne? Mhm. Und ich dann leider dann damit die Leute miterwische, die auch gute Sachen machen. Und Mädels miterwische, die auch eine Mirella zum Beispiel macht manchmal Videos, wo ich denke, okay, sie sitzt trotzdem nur vor der Kamera und sagt so Sachen wie, oder backt einen Kuchen, beziehungsweise macht so Sachen, die ich dann einfach nicht, wo ich jetzt denke, da muss man jetzt kein 14 Minuten draus Video draus machen. Aber wenn du dann auch immer Videos hast, wo du sagst, jetzt setze ich mich für Feminismus ein oder dieses Video, wo sie sagt, so, ich bin fett geworden, wo sie nach dem Video. Also einfach ein gutes Ding gegen Bodyshaming ist, Dann sei ihr auch verziehen, dass da mal ein Video, weil ich nicht das Smarteste ist. Ja, und aber das haben wir ja auch. Also, ja, ja. Ne, also, gut, ich nicht. Bei David Klein ist immer alles klar. Nein, aber ich habe auch Videos, wo ich denke, ja, es hätte besser sein können. Und, ja, ich auch. Immer, also bei jedem Video eigentlich. Ist, am besten bist du immer dein eigener Kritiker am ehesten. Ja. Darüber habe ich mal mit anderen Leuten gesprochen, dass es ein ganz gefährliches Ding ist, wenn so Leute wie Dagi und auch gerade Liont und so, war in der Phase, als der noch groß war, wenn du immer wieder von deinem Umfeld, die alle schreiben, geiles Video, bestes Video, und dann auch, die sich ja nur in diesem YouTuber-Kreis bewegen, die alle so ein Content machen und sich immer auch gegenseitig feiern und diesen Lifestyle, und gar keine kritische Auseinandersetzung mehr passiert, dann hörst du, glaube ich, auch selber auf, dich zu hinterfragen. Und das ist, glaube ich, der schwierigste Punkt, wenn es vielleicht so eine Sache ist, die du erst erlernen musst oder dass dir das ausgetrieben wird, dass du dich selbst reflektorisch betrachtest. Ja, ich glaube, dass das vielleicht auch so der Grund ist, vielleicht von uns beiden, weiß ich nicht, warum ich so viel so fassungslos bin, dann immer solche Videos mache und solche Leute kritisiere. Weil ich selber bei mir so unglaublich viel zu perfektionistisch bin, dass ich halt manchmal Sachen, also auch meinen Arsch nicht hochkriege und keine Videos release und Dinge nicht mache, die wahrscheinlich voll viele Views kriegen würden und auch wo sich keiner drüber aufregen würde, weil ich persönlich denke, das ist nicht gut genug. Und dann rege ich mich natürlich noch mehr Leute auf, wo ich sage, so, okay, das ist jetzt mal wirklich nicht gut. Und ich mache auch Scheiße. Deswegen finde ich es immer ein bisschen schwierig, sich über andere Leute rüberzustellen, weil es immer so wirkt, als wären wir klar, nur ne, geil ja, die klar, ganze Zeit. Ne, das ist ja, auch, aber, ich, auch wir beide haben den heiligen Content-Gral nicht erfunden. Aber ich kann von mir mit vollem Gewissen sagen, dass ich versuche, mich selbst auch stolz zu machen, mir selbst gerecht zu werden. Ja. Leute sagen mir das, Leute sagen auch dir das, von daher scheine ich nicht allzu viel falsch zu machen. Aber das Ding ist sozusagen, ist das jetzt ein Unterschied, also das dreht jetzt völlig ab, aber ist das jetzt ein Unterschied, wenn uns Leute sagen, ey, ich find's geil, dass deine Videos inhaltlich kritisieren und gut gemacht sind und da so viel Arbeit drinsteckt, im Vergleich zu, ey, ich find's voll geil, dass du dich gerade 10 Minuten ungeschnitten vor deine Kamera gesetzt hast und mir erzählt hast, was du bei Lidl gekauft hast. Also ist das, ja, aber das ist dasselbe. Ist das auch so eine Filterblase von Leuten, die uns sagen, wie geil wir sind? Genau, ja, das mag sein, aber wenn du jetzt zum Beispiel dieses Beispiel nimmst, ne, wenn jetzt ein Moonlight so und so viel Millionen Euro einspielt oder 1.000 Euro nur einspielt, einen Transformers, aber ne, wo du immer wieder Leute hast, die sagen so, oh, geilster Actionfilm aller Zeiten, und ich dann immer denke so, wenn du das schon als besten Actionfilm hast, was hast du nie Terminator 2 oder so gesehen? Also es gibt dann einfach auch eine geschmackliche Verschiebung da draußen. Ich würde einfach mal sagen, dass es schon ein paar Maßstäbe gibt, und das fängt zum Beispiel dabei an, dass, und ich habe mir vorhin ein Sony Loops Video angeguckt, wo sie 10 Minuten lang über die Kamera hinweg guckt, weil sie dieses typische Ding hat, sie hat einen Bildschirm an ihrer Kamera, und ich meine, ApoRed macht das ja in einer Tour. Naja. Es gibt genügend, die das machen, die einfach an der Kamera vorbeigucken, die außerhalb des Fokus sitzen. Habe ich auch schon, ich habe auch viel früher außerhalb der Schärfe gesessen, habe aber immer artig in die scheiß Kamera geguckt. Und ich denke mir, das sind so Standards, wenn der Ton müllig ist wie bei einer Bibi oder sowas, an denen man schon alleine festmachen kann. Hatte ich auch schon. Ich hatte auch schon, dass wir haben ein Video aufgenommen, Mikrofehler, das Ding war schon irgendwie, schon mich da 2 Stunden hingestellt. Ich wollte unbedingt rauskommen, habe ich es halt fertig gemacht. So. Ne? Aber ich, also. Ja, das ist dann schon ein Unterschied. Und es wird jemanden geben, der sagt, das war jetzt ein geiles Video, Sonny. Und es wird, ne, wo macht man den Unterschied? Das ist tatsächlich eine Frage, die uns vielleicht die Zuschauer bei Soundcloud oder wo. Soundcloud, oder iTunes, Twitter, könnt ihr Kommentare schreiben, bei Twitter schreiben, und wir sind auch ganz bald bei Spotify. Das ist wirklich. Sehr bald, aber genau, wir haben schon von den Anschreiben bekommen. Ja, also genau. Es dauert jetzt höchstens noch ein paar Folgen oder so. Es gibt erst 3. Es dauert höchstens noch ein paar. Mal gucken, genau. Ich hoffe, es geht schnell. Mal gucken. Da kann man auch keine Kommentare schreiben, aber dann geht's ab. Dann starten wir durch, David. Sagt uns gerne mal, wie ihr die Mischung heute gefunden habt. Sprich, dass es heute so mal ein bisschen mehr um die YouTube-Themen ging, ein bisschen mehr auch tatsächliches Geläster war. Wir versuchen uns hier zu finden. Ich persönlich habe Spaß an der Sache hier. Ich finde auch den Mischmasch ganz gut. Also wir hatten in der ersten Folge war es sehr fundiert über YouTube reden. In der zweiten Folge wurde es sehr politisch. Jetzt ist es tatsächlich sehr viel so über YouTuber gelästert, aber auch immer noch mit dem fundierten Anteil, finde ich. Also ich genau. Ja, mal gucken. Schreibt uns euer Feedback. Es gab tatsächlich so Themen wie Kingdom Come Deliverance, was wir weggelassen haben. Es gab noch diese Rundfunklizenz-Sache mit Gronkh. Das hatte uns jemand geschickt. Ihr genau. könnt uns auch gerne weiterhin schicken, wenn es Themen gibt, über die wir gerne mal reden sollen. Genau, bei dem Thema haben wir immer festgestellt, dass das zu weit weg ist von dem, was wir eigentlich machen wollen. Denn ne, Gronkh und die Rundfunksendeanstalten sind da beide im Recht irgendwo. Ja, ja. Und da kannst du zwar drüber diskutieren, aber das würde, glaube ich, das Urthema Lästerschwestern ja. zu weit ad absurdum führen. Aber wir versuchen uns dem zu öffnen und dann gucken ja. wir mal, was da noch geht. Ich würde jetzt mal sagen, wir machen Schluss für heute. Eine ja. Stunde, 8 Minuten waren, das ist hier pure Kompetenz. Jetzt hast du das gesagt und dann schneide ich das am Ende vorne und hinten noch ein bisschen ab und dann ist es unter anderem, oh Gott, er hat was rausgekürzt aus ja. dem Video. Ja, dann ein Statement rausgelöscht. Du ist zu spät. Wir sind so fake wie die Entschuldigungsvideos ja. von Sony Loops. Doof. Shit.